Das ist die beste Werbung, die wir jemals hatten, freut sich Verena Müller und hält die neueste Ausgabe des Abendkurier in die Höhe. Unschuldig, schreien dicke schwarze Buchstaben von der Titelseite der Zeitung. Ein großes Foto zeigt Leo Dürr zusammen mit Carsten Zara. Darunter steht: Schläft die Polizei, dann geh zur Detektei. Ach was, sagt Carsten Zara und gähnt. Heute gelesen, morgen vergessen. Außerdem ging das alles viel zu schnell und viel zu problemlos. Ich habe ein ziemlich ungutes Gefühl bei der Sache. Alter Pessimist, brummt Verena Müller. Sie machen einem wirklich jede kleine Freude kaputt. Sie nimmt einen verschlossenen Umschlag von ihrem Schreibtisch. Oh, ruft Carsten Zara, ist das meine Gehaltserhöhung? Sehr witzig. Nein, das sind die Informationen von meiner Freundin aus dem Baureferat. Sie wissen schon, der dritte Fall, dieses Grundstück der Firma SB Immobilien Treuhand. Na, das ging ja wirklich schnell. Los, zeigen Sie mal. Nein. Verena Müller wirft das Kuvert in den Papierkorb. Leo Dürr ist frei. Sie haben das prima gemacht und damit ist die Sache für uns erledigt. Um den Rest soll sich die Polizei kümmern. Wir haben genug andere Dinge zu tun. Wir könnten doch wenigstens mal reingucken, oder? Gucken Sie lieber mal in den Spiegel. Sie sehen wie Ihr eigener Großvater aus. Es ist schon sehr spät. Fahren Sie nach Hause und legen Sie sich ins Bett. Ich brauche Sie morgen früh in alter Frische. Ein paar Minuten danach ist Carsten Zara auf dem Heimweg. Während er durch die nächtlichen Straßen der Stadt fährt, denkt der Detektiv noch einmal über den vergangenen Tag nach. Das enttäuschte Gesicht von Walter Hoppe, der jetzt mit seiner Arbeit wieder von vorn anfangen musste. Das erleichterte Gesicht von Frau Dürr, als sie ihren Enkel in den Arm nahm. Und das unbewegte Gesicht von Leo, der sich über seine Freilassung nicht besonders freute. Ach ja, mit Leo muss ich noch mal reden, denkt Carsten Zara und tippt gähnend eine Nummer ins Handy. Er und seine Freunde müssen einsehen, dass sie die gestohlenen Spraydosen nicht einfach behalten dürfen. Ein Notarztwagen mit Blaulicht und Sirene überholt Carsten Zara. Wir schaffen Sicherheit, verspricht ein Wahlplakat am Straßenrand. Guten Abend, Frau Dürr. Hier Zara. Entschuldigen Sie bitte, dass ich so spät noch anrufe. Ich bin gerade ganz in Ihrer Nähe und müsste noch mal kurz mit Leo sprechen. Geht das? Mehrere große Feuerwehrautos rasen vorbei. Ihre Sirenen sind so laut, dass er Frau Dürrs Antwort nicht versteht. Entschuldigung, was haben Sie gesagt? Er ist nicht da? Wo ist er denn? Na gut, dann versuche ich es morgen früh nochmal. Danke, auf Wiederhören. Zwei Polizeiautos überholen Carsten Zara und biegen um die nächste Straßenecke in die Magnusstraße. Du liebe Zeit, was ist denn los? Wo wollen die denn alle hin? Murmelt der Detektiv.